3. Nach dem Beruf fragen. Sprechen Sie die Sätze nach. Was sind Sie von Beruf? Und was sind Sie von Beruf? Was bist du von Beruf? Und du? Was bist du von Beruf? Was machen Sie beruflich? Und was machen Sie beruflich? Was machst du beruflich? Und du? Was machst du beruflich? Was ist Ihr Beruf? Was genau ist Ihr Beruf? Was ist dein Beruf? Was genau ist dein Beruf? Sind Sie arbeitslos? Sind Sie im Moment arbeitslos? Bist du arbeitslos? Bist du schon lange arbeitslos?